Denjenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben und keinen Unterschied zwischen jemandem von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig.